asymmetrisch nach links verschoben. Die Ursache: eine Unterkieferfraktur des linken Gelenkköpfchens im Alter von 9 bis 12 Jahren. Vermutlich die Folge eines Sturzes oder eines Schlags ins Gesicht. Ihre Zähne zeigen, sie hat fast nur auf der rechten Seite gekaut. Eine durch das Moravsko-Zemske-Museum in Brno, Brünn, durchgeführte CT-gestützte Rekonstruktion ihres Gesichts zeigt, dass auch im Erwachsenenalter eine leichte Schiefstellung des Mundes zu erkennen gewesen sein muss. Dass eine Frau, die vor fast 30.000 Jahren gelebt hat, gleich 3-mal archäologisch nachgewiesen werden konnte, ist eine Sensation. Ihr Grab ist auch im Hinblick auf unsere Schamanin aufregend. Die Frau war unter dem Schutz zweier Mammut-Schulterblätter begraben. Ihr Kopf und die Brust waren mit rotem Ocker bestreut, berichtet der Ausgräber Bohuslav Klima. In der rechten Hand hielt sie Eckzähne eines Polarfuchses. In der linken fanden sich die Knochen eines solchen. Und neben ihrem Kopf lag eine Spitze aus Feuerstein. Für Klima stand der religiöse Charakter des Grabes außer Frage, weshalb er auch die hier Bestattete als wahrscheinliche Bewohnerin jener Hütte ins Spiel brachte, in der magisch-rituelle Dinge, in welcher Form auch immer, produziert wurden. Der Archäologe Hans-Jürgen Müller-Beck, einer der besten Kenner der Jagdkulturen, bezeichnete die Frau aus Dolny Vestonice als die Angakok des Lagers. Damit wollte er den oft viel zu pauschal genutzten Begriff Schamane vermeiden. Angakok ist ein geschlechtsneutraler Begriff der Inuit und bezeichnet eine Person, die Ritualhandlungen vornehme, durch Erzählungen die Traditionen bewahre und Hilfe bei den nicht alltäglichen Problemen leiste. Als ob das alles noch nicht wundersam genug ist, stießen die Archäologen 1986 in Dolny Vestonice auf eine ebenfalls höchst mysteriöse Dreifachbestattung. Zunächst hielt man das in der Mitte bestattete Individuum aufgrund anatomischer Besonderheiten für eine Frau. Die etwa 20-Jährige wies von Geburt an schwere pathologische Veränderungen auf. Die Wirbelsäule war deformiert, das Becken stand schief, das rechte Bein war verkürzt und verbogen. Ihr Gebiss wies diverse Fehlstellungen auf. Sie scheint wiederholt schwere Infektionen durchgemacht zu haben.